Und er sagte: O meine Kinder, geht nicht alle durch ein einziges Tor hinein, sondern geht durch verschiedene Tore hinein. Ich kann euch gegen Allah nichts nützen. Das Urteil ist allein Allahs. Auf ihn verlasse ich mich. Und auf ihn sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen.